Die Chor- und Tanzveranstaltung der Mitglieder des Frauenbundes der Stadt Pyongyang zum 6. Kongress des Demokratischen Frauenbundes Koreas »Wir werden ewig die Partei treu unterstützen« fand am 18. November in der Sporthalle Pyongyang statt. Choi Ryong-hae, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Teilnehmerinnen des 6. Kongresses des Demokratischen Frauenbundes Koreas, die leitenden Mitarbeiterinnen und Mitglieder des Frauenbundes der Stadt Pyongyang nahmen als Zuschauer an der Veranstaltung teil.